was denn los hier heute? Was denn los hier heute? Nicht beachtest und ihn nicht mal anrufst, dann kannst du ihn dann total verletzen. Und sowas läuft dann ab, wenn jemand dich verletzt. Verdammt übertrieben, meinst du nicht? Ziehst durch die Kneipen, lässt dich volllaufen, fickst alles, was sich bewegt. Ist das für dich normal? Hi. Warum hast du es dann getan? Ja, ich muss nicht mehr allein sein.